Wenn ihr den Omnibus werbefrei hören wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Denn um weiterfahren zu können, braucht der Bus Geld. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Herzlich willkommen. Ja. Thema heute. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir jetzt über die korrupteste oder über die zweitkorrupteste journalistische Ausprägung sprechen. Oder den korruptesten oder zweitkorruptesten Journalistenberuf. Es gibt so zwei, die ich für absolut korrupt halte. Das eine ist Reisejournalismus, das andere ist Motorjournalismus. Ich vermute mal, dass wir nicht über Reisejournalismus reden. Was würdest du sagen, wer ist korrupter, Motor oder Reise? Influencer. Ja, das ist ja Reisejournalismus. Geben Sie mir mal 3 Nächte in Ihrem Hotel, dann schreibe ich was Gutes drauf. Ja, genau. So, ich habe tatsächlich, natürlich ist das eine Frechheit, was ich hier sage und so, aber ich habe tatsächlich, ich kann mich nicht daran erinnern, jemals irgendwo Motorjournalismus wahrgenommen zu haben, wo jemand sagt, die Karre hier ist kacke, kaufen Sie sich das nicht. Sondern es ist immer, ist schon ein ganz gutes Auto. Also das ist so, nicht geschimpft ist genug gelogen. Also du bist Motorjournalist, dein Leben lang. Was ist da los? Also mein Leben lang natürlich noch nicht, aber schon ziemlich, ziemlich lange. Und du hast wahrscheinlich eine leicht überholte Vorstellung, die aber mal lange Zeit tatsächlich. Also es gab viele Argumente, die dafür sprechen. Sagen wir mal also es so. Gab so Sachen, ich erinnere mich, YouTube-Erinnerung halt, 70er Jahre, ZDF, wie hieß das, da gab es so eine Autos. Rainer Günzler. Weiß nicht mehr, wie die ZDF, hieß. ZDF, der immer mit seinem Fusselpelz im Nordpol stand, genau. Egal was für ein Wetter war. Und das war halt auch so eine ingenieursartige Betrachtung des neuen Volkswagens. Okay, aber wiederum, also wenn man wirklich von der technischen Seite daran ging, ich meine, damals war ja Auto, ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, eher was für Nerds. Ja. Ja? Also so ähnlich wie heute, sag mir mal ein Beispiel aus der IT-Welt. Fällt mir jetzt auch nichts ein, aber I get the point. Ja, irgendwie, das war halt schon so, Volkswagen hat jetzt was Neues eingebaut, den Overdrive. Oder eine Anzeige für verbrauchsgünstiges Fahren oder so. Genau, oder das Fünfganggetriebe. Genau, und das war aber nie so eine über den grünen Klee-Lob-Aktion, sondern es war einfach nur eine Beschreibung dessen, was gerade Stand der automobilen Technik ist. Auf der anderen Seite, Holger, Volkswagen das Fünfganggetriebe einfiel, da standen kurz die Zeitungspressen still. Das war wirklich eine Breaking News. Ist wie heute, wenn Facebook mal nicht funktioniert. Ja. Also, aber dann irgendwann hatte ich halt so dieses Gefühl, okay, diese Journalisten werden an schöne Destinationen geführt und da dürfen sie dann das neue Produkt Probe fahren. Mhm. Und dafür wird von denen aber auch erwartet, dass sie dieses neue Produkt mehr oder weniger vollumfänglich irgendwie geil finden. Das ist meine Wahrnehmung von Motorjournalismus. Naja, also diese schönen Destinationen, das stimmt tatsächlich. Weiß noch, es wurde irgendein Boxster durch Spanien und so. Ne? Irgendein Golf wurde eingeführt auf der AIDA, ja. Ja. Also auf einem Schiff, ja, Schwachsinn, auf einem Schiff kann man nicht Probe fahren. Ja. Also gut, jetzt kann man natürlich sagen, es gibt ja so Saisonen, also immer, zur IAA wurde so ein Auto neu vorgestellt und dann danach wurde es in den Markt eingeführt, also bis zum kommenden Frühjahr, die IAA, die alte IAA war ja immer im Herbst, Ende September. Und es musste PR gemacht werden, Werbung gemacht werden und idealerweise natürlich nicht irgendwie eine entlaubte, nebelverhangene norddeutsche Tiefebene, sondern eher sanfte Hügel, hinter denen die Sonne untergeht. Und das gab es nun mal immer nur im sonnigen Süden. Und deswegen hat man das da gemacht. Für die Fotos war es natürlich auch besser. Kein Bildredakteur hätte eben die nebelverhangene Tiefebene auf dem Titelblatt haben wollen, nicht? Also bei den großen Autozeitungen war natürlich dann eben Sonnenschein und eine ideale Asphaltpiste. Also sagen wir mal in dubio pro reo, das hatte schon wenigstens seinen redaktionellen Sinn. Optisch jetzt. Aber das muss ja dann nicht direkt in so eine Jubelperserei aus. Nein, muss es natürlich nicht. Aber hat's dann, aber. Lass mich da mal erklären. Okay. Die Autoindustrie war natürlich, also auch seinerzeit war die schon eine fette Industrie. Ne? Also ja. Die ist ja seit Jahrzehnten eine fette Industrie in Deutschland. Wichtig und auch natürlich ein sehr guter Anzeigenkunde. Darf man auch nicht vergessen, nicht? Und wenn jetzt also wieder so eine neue Kiste eingeführt wurde. Du meinst, wenn wir jetzt nur noch alle Autos über den grünen Klee loben würden, würden wir von denen Geld kriegen? Möglicherweise. Also versuchen wir mal. Machen wir ein paar Sondersendungen, die schön, verkaufen. Schön wäre es natürlich, wenn es auch Autos gäbe, die man über den grünen Klee limo. Das und das meine ich. Ja? Ja. So Typen wie du, die sagen, wir hatten das in einer früheren Sendung. Ja, der 1,9 TDI Supermotor, was danach kam, eigentlich nicht mehr so geil. Ja. Habe ich noch nie in irgendeiner Zeitschrift gelesen. Naja gut, weil die sind ja heute, also viele Leute sind natürlich auch PC, also political correct unterwegs, sagen, ja gut, also der Motor damals, die hielt natürlich viel, viel länger, bevor man sie das erste Mal überholen musste, aber die Verbrauchswerte, mein Gott, und was da hinten rauskam, wir werden alle sterben. Ja. Gut, weil es ist einfach eine andere Welt, nicht? Und seinerzeit, wenn man jetzt, nehmen wir mal an, ich hätte damals schon gesagt, also wer sich da also designmäßig wieder verwirklicht hat, also den müsste man wirklich mal in einen feuchten Keller sperren. Das kann ja. Ja. Ja. Da hätte gleich aus dem 11. Stock die Anzeigenabteilung gesagt, sag mal, ey, musst du das so formulieren? Ich habe hier gerade den Werbeleiter aus Wolfsburg an der Leitung, die wollen hier stornieren. Er ist außer sich. Naja, also so ein bisschen floss das schon mit rein, nicht? Und auf der anderen Seite natürlich auch, jetzt um wieder auf den Motorjournalisten zurückzukommen, es war ja so eine Truppe, die sich dann also ja fast weltweit bei den Produktvorstellungen immer wieder traf. Nicht? Das ja. War also so ein eingeschworener Klüngel. Und dann hieß es immer, sag mal, er hat dich eigentlich BMW für die Präsentation auch eingeladen? Komisch, ich habe noch gar keine Einladung. Was ist denn da los? Dann hat der vielleicht vorher wieder irgendwas Kritischeres geschrieben. Ja. Und dann haben die Pressechefs den auch mal von der Liste gestrichen. Nicht? Oder es wurde aus welchen Gründen auch immer dreimal nach einer Einladung nichts kommuniziert, also nichts ins Blatt gebracht. Dann warst du auch ganz schnell wieder vom Einladungsverteiler runter. Ne? Ich erinnere mich dran, das damals New Economy, da gab es ja auch jede Menge komische Produkte, ne, irgendwelche Set-Top-Boxes und weiß der Geier was. Und die konntest du damals als IT-Journalist, sag ich mal, konntest du dir die Dinger kommen lassen von den Herstellern und hast gesagt, kann ich da mal ein Gerät zur Ansicht haben, weil die kosten halt Geld. Mhm. Und so viel Kohle kriegst du nicht vom Beitrag, dass du die nicht kaufen magst. Und dann kamen immer irgendwelche, wurde geschickt und da stand dann teilweise dabei, für ihre Mühen können sie das gerne behalten. Mhm. Was ja eigentlich auch schon ein Korruptionsversuch ist. Das hat nicht so gut funktioniert, weil wenn es ein Drecksprodukt war, habe ich halt im Radio gesagt, das kauft das nicht, ist Quatsch. Aber wäre es nicht grundsätzlich sinnvoller, auch die Motorpresse würde sagen, wir bilden einen wie auch immer gearteten Fonds, also einen Topf mit Geld und daraus wird dann der neue Golf meinetwegen beschafft. Jeder darf damit fahren und jeder darf so drüber schreiben, wie es sinnvoll ist. Also naja, ich weiß es zum Beispiel aus dem Springer-Konzern, Autobild, da gab es ja auch Ups and Downs, ne? Und dann haben sich auch teilweise ehemalige Chefredakteure da irgendwie geäußert, was in der Branche nicht auf Wohlwollen stieß. Und am Ende hat dann Springer gesagt, also der Axel Springer Verlag, wir machen es jetzt anders. Ja. Unsere Mitarbeiter fahren zwar hin zu den Presse, Events, Pressevorstellungen, aber Reisekosten, Übernachtungskosten werden selber bezahlt. Zahlen wir. Damit waren sie unabhängig. Ja. Das haben auch andere Zeitungen dann im Laufe der Zeit, also das ist jetzt schon eine ganze Weile so, ja, auch eingeführt, um sich eben diesem Vorwurf nicht mehr aussetzen zu müssen, was ja auch zu Recht war. Ja. Ja, also das ist ja. Bei Reisejournalismus ist. Naja, und im Motorjournalismus, also da gab es eben so die kleineren, also die jetzt nicht für die großen Medien berichtet haben, die hatten das Problem, dass sie eben keine großen Verlage in der Hinterhand hatten und eben das nicht selber bezahlen konnten. Nicht? Also irgendwie Flüge nach Marokko und dann in irgendeinem schicken Wüstenhotel, das kostet Unsummen. Ja. Ich meine, so ein Autohersteller, erstmal kriegt der über, weil das natürlich viele Leute sind, kriegt der eine sehr, sehr günstige Kondition. Mhm. Und das fällt im Marketingbudget, das ist da im Grundrauschen, geht es irgendwo unter. Nicht? Auf der anderen Seite ist man ja, wenn man das mal auseinanderklabüsert, der Verkaufspreis eines Autos, da sind ja, weiß ich nicht, 10 oder 12% sind ja Marketingkosten drauf. Okay, so viel. Nicht? Ja, das ist richtig viel. Also mit allem drum und dran, mit den Anzeigenkosten, die eben für Werbeschaltung, Filmproduktion, heute findet es ja alles im Netz statt, da gibt es ja irgendwie schicke Filmchen, die da überall langflimmern. Das kostet alles Geld. Die sind ja Hochglanz- oder Höchstglanzproduktion, die mit teilweise mit namhaften Hollywood-Regisseuren werden da Werbefilmchen gedreht, nicht? Und alle halten richtig die Hand auf. Da gibt's richtig Geld, also richtig viel, viel Geld. Messeauftritte kosten Zentillionen, also kosteten Zentillionen. Macht keiner mehr, ne? Zur Messe geht keiner mehr. Oder? Naja, die Automessen, weil die haben's überzogen, nicht? Also da sind die Gesamtkosten für den Messestand, für die Hotelübernachtung der Mitarbeiter, eingeladene Gäste und so. Das war zu IAA-Zeiten in Frankfurt, da kostete plötzlich so ein Hotelzimmer fast einen vierstelligen Betrag die Nacht. Ja gut, nee, da, ja. Und das ist, also das war dann eben die Messeauftritte. Es gab ja viele Automessen, den Genfer Salon, den Pariser Salon, damals noch die Army in Leipzig, die IAA. Also bestimmt 5, 6 Messen, die europaweit im Jahr bestückt werden mussten. Das waren nennenswerte Beträge. Und irgendwann haben sich die Unternehmen auch gesagt, puh, können wir da nicht eine Alternative finden, nicht? Und unter anderem war es dann eben, dann wurden eben die Motorjournalisten mit noch ein bisschen mehr gepampert. Ja. In der Hoffnung, dass eben Beiträge im Blatt auftauchen, wobei die mussten gar nicht so super positiv sein. Denn irgendwelche Marktforschungen haben ergeben, wenn du so einen redaktionellen Bericht in der Zeitung hast, die ist 12 oder 18 Mal so viel wert wie eine Anzeige. Ja, klar. Und wenn man dann noch weiß, was eine Anzeige kostet und das mal 12 oder 18 nimmt, ja, da kann man schon mal ein bisschen was raustun, nicht? Und ich meine, wenn jetzt 1 oder 2 oder selbst 20 Motorjournalisten eine Hotelübernachtung bezahlt kriegen und ein Abendessen und Flug hin oder her, also das ist immer noch ein Bruchteil dessen, was die normale Werbung und Marketing kostet. Gibt es denn überhaupt einen Autojournalismus, dem ich vertrauen kann? Also das ist so, ne, der Autopapst Andreas Kessler, dir vertraue ich, weil irgendwie bei dir habe ich den Eindruck, du scheißt dir halt nichts, wenn irgendwas nichts taugt, dann sagst du auch, das taugt nichts. Mhm. Und mit Sicherheit kommt das auch nicht zuletzt daher, dass du auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitest und da einfach ein festes, sicheres Honorar hast und eben auch unabhängig sein kannst. Ja, aber auf der anderen Seite sind ja die Definitionen dessen, was jetzt als Schleichwerbung bezeichnet wird im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, geradezu krankhaft. Ja, also wenn beim Tatort dann das BMW-Logo auf dem Lenkrad geklebt wird und so ein Quatsch. Genau, ich hatte ja mal so einen Fall. Alle sehen, dass es ein Fünfer ist, aber wir kleben das ab. Ich hatte mal so einen Fall im MDR-Fernsehen, damals den ersten E-Golf, also das war der Golf 7, der als Elektroversion kam und wir haben den E-Golf, den kriegen wir ins Studio sogar, oh toll. So. Und in der Probe kam dann schon von oben, aber das VW-Zeichen kleben wir doch ab. Beim Golf. Ja, das müssen wir abkleben aus Compliance-Gründen. Ja, okay, jetzt kleben wir es ab. Da erkennt kein Mensch mehr, dass das ein Golf ist. Nicht? Genau. Ja, also Gott sei Dank. Ist ja immer so, wenn irgendwo so ein MacBook steht und sie dann diesen Apfel abgeklebt haben und jeder sieht, ist ein MacBook, weil die anderen sehen einfach nicht so geil aus. Naja, und dann war eine Live-Sendung und dann sagte der Moderator, also da gibt es natürlich immer ein Konzept mit vorbereiteten Fragen, aber man kann da auch mal links und rechts ein bisschen von abweichen. Und dann sagte der Moderator, weil es auch im Fragenkatalog nicht drin war, ach du sag mal, wo steckt man denn eigentlich zum Laden da den Stecker rein? Ja, bei dem E-Golf. Ich sage, ja, warte mal, Augenblick, man muss mal hier die Klebeband von dem VW-Zeichen abmachen. So, jetzt kann man hier raufdrücken. Ja, dann geht es auf und dann steckt man den Stecker rein. Ich hörte schon im Kopfhörer, wie es aufkreischt über. Also, ich meine, das ist natürlich krank. Ja. Ich meine, wenn man über ein Produkt berichtet, also wenn die Redaktion sich bereit erklärt, wir nehmen dieses Produkt mit rein in die Sendung, dann wäre es doch ganz schön, wenn der Zuhörer auch weiß, wovon man spricht. Ja, also so, dass es auch ohne dreimal hinzuhören weiß, ach, da geht es um ein, weiß ich nicht, Produkt aus Köln oder Wolfsburg oder München, da keine Ahnung. Das ist ein bisschen bigott, was da stattfindet. Auf der einen Seite heißt es immer, ja, selbstverständlich, wir kümmern uns auch um alle modernen Formen der Mobilität, aber man darf weder eine Firma nennen, noch Preise, noch sonst irgendwas. Es sei denn, man nimmt 3. Tatsächlich. Also du kannst nicht einen Bericht über nur einen Tesla machen. Nee. Muss dann immer noch ein ID4 dazu. Ja. Genau. Und noch einer, idealerweise. Und das Ganze natürlich, also mehr als 3 Minuten haben wir aber nicht. Gut, klar. Das ist ja eh so ein Problem. Wie sieht das denn dann aus bei so reinen Autozeitschriften oder reinen Autosendungen? Naja, gut. Erstmal, also da gibt's ja im öffentlich-rechtlichen Bereich außer den Sendungen, die ich mache, nichts mehr. Also wüsste ich jetzt aus dem Kopf nicht auf die Schnelle. Stimmt, so diese alten Autosendungen. Also Rasthaus gibt's nicht mehr und hier, wie heißt es, Telemotor? Telemotor. Telemotor war diese 70er Jahre. Ja, die göttlich. Die müsste man deswegen schon alleine wieder aufleben lassen. Ja, und selbst Top Gear gibt's ja nicht mehr, nicht? Und also. Naja, doch, aber halt nicht mehr mit diesem unsäglichen Clarkson und den anderen beiden lustigen. Was hast du gegen Clarkson? Das ist Nein. Natürlich ist es total. Nein, er ist einfach total authentisch. Der ist so, wie er ist. Ja, du musst ihn gut, ja nicht mögen. Nee, aber ist halt, kann ja authentisch sein, aber manche Menschen sind halt, wenn sie authentisch sind. Olli, da sind wir wieder bei den Motorjournalisten. Also Clarkson würde ich schon als Motorjournalisten einstufen, und zwar oldschool. Ja, aber der ist ja, der, also wenn er, solange er sich nur mit Motor beschäftigt, ist ja okay, aber sobald er über irgendwas anderes redet, wird der Typ halt zum. Na, jetzt warte doch mal. Ja, okay. Ja? Der ist doch damals, also die alte Top Gear mit den, mit Clarkson und Co. ist ja abgesetzt worden, weil Clarkson da ausfällig gegenüber einem Produktionsleiter. Ich glaube, der hat ihm sogar eine gelangt, oder? Ja, ja, sowas, nicht? Also, die Geschichte dahinter ist aber, da war irgendwie ein Drehtag, der ein bisschen länger war als sonst, weiß ich nicht, 13 Stunden und, um das Restlicht auszunutzen oder die Geschichte abzuschließen. Und danach waren die alle fertig und waren auch wirklich fertig und haben gesagt, so, und jetzt müssen wir schnell noch was essen und was trinken. Und dann gab es nichts mehr. Das Catering war schon abgebaut, weil alle eingepackt haben. Und da ist ihm der Kragen geplatzt. Ja, passiert halt, ne? Ich meine, war das, also ich kann nachvollziehen. Ich habe noch nie gehört, dass zum Beispiel Mario Adorf der Kragen so geplatzt wäre, dass er einem aufs Maul haut. Nein, ne? Aber es gibt und eben Leute, die. Clarkson ist halt, also sorry, aber Clarkson ist ein Das mag alles in der Welt der 1970er, 80er Jahre, da konnte man sowas noch sagen. Da beschweren sich auch heute sehr viele drüber, die so meine Generation und älter sind, weil sie nämlich plötzlich wieder Worte kriegen. Aber das war halt auch in den 70er Jahren schon scheiße. Und der Typ ist halt einfach in seiner ganzen Haltung der Welt, die nicht automobil ist gegenüber, ist der halt einfach, ich finde den furchtbar. Mag ja sein. Du hast und wenn du dagegen dann James May siehst oder sowas, ja, der macht das nicht und der ist halt trotzdem auch witzig und authentisch. Na klar, also ist ja auch in Ordnung. Aber davon mal abgesehen, ja. Top Gear, hast du mal die alten Sachen gesehen, wo sie noch nicht Supercars getestet haben und Clarkson erzählt, wie der Verbrauch des neuen Cortina und so. Na klar. Das fand ich ganz lustig. Na gut, das ist, glaube ich, auch eine andere Art von Autoschreiben. Wir schweifen jetzt ein bisschen ab. Ich will ja jetzt hier kein Personenbashing machen. Also ich persönlich habe da eine andere Meinung. Ich finde den ich würde mit Jeremy Clarkson jetzt auch kein Bier trinken gehen wollen. Aber das ist davon mal abgesehen, ist halt einmal ist es eine ganz andere Art von Autojournalismus, weil die haben ja tatsächlich, ich erinnere mich noch lebhaft an die Einführung des Dacia Sandero. Ich weiß nicht, ob du die Folgen gesehen hast, wo James May in jeder Sendung Reasonable Priced Car war auch schon. Und nein, aber wo May in jeder Sendung gesagt hat, Good News. Ja. Der Dacia Sandero kommt mit einem rechten Außenspiegel. Ja. Naja, also das ist doch super. Das ist super. Aber ja. So muss Motorjournalismus, wenn man den auf Verbrennungs... Aber über die brennenden Lamborghinis haben die auch nie Witze gemacht. Weil sonst hätten sie halt die Lambos nicht mehr gekriegt. Es bleibt ihnen doch unbenommen. Ja, es ist ja nur eine Facette und denkbarer Publikationsmöglichkeit. Ja, vor allen Dingen ist auch, glaube ich, also Top Gear ist halt auch, das hat nichts mit Automobil zu tun, so wie wir Automobil verstehen, sondern das sind halt Supercars, da fahren sie halt, ich meine, wer fährt denn in einem Königseck? Es gibt doch in den deutschen Privatsendern gibt's ja auch so eine Derivate von Top Gear. Ja, da gibt's, ich weiß auch nicht. Alle möglichen Formate, wo eben auch mit Supercars gefahren wird, weiß ich, die haben ihre Zuschauer. Das hat aber, da hast du keinen großen Erkenntnisgewinn. Nein. Ja, aber Top Gear hatte weltweit 380 Millionen Zuschauer. Ja. Nicht? Das war also ein äußerst populäres Format. Und auf den Jungs eigene Art und Weise kamen da auch tatsächlich Informationen rüber. Also ich habe da Sachen gesehen, an die werde ich mich mein Leben lang dran erinnern. Nicht? Und ich meine, der unzerstörbare Hilux, also solche Sachen. Die haben sich wirklich nichts geschissen. Und das kannst du natürlich auch, wenn du sagst, wir haben 380 Millionen Zuschauer. Wenn wir den neuen Lambo nicht kriegen, dann ist das vielleicht auch für euch nicht so cool. Dann hat Lambo ein Problem. Ich erinnere mich auch noch dran, sie wollten dann, ich weiß gar nicht mehr, was es war, irgendeinen Kleinwagen oder irgendwas testen. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber das war irgendein billiges Auto, wahrscheinlich auch so reasonably priced oder sowas. Und da hat der Hersteller halt gesagt, nee, ihr kriegt von uns kein Testfahrzeug, weil wir wissen ja, was ihr damit macht. Ihr werdet es verreißen und da haben wir keinen Bock drauf. Daraufhin ist Top Gear hingegangen, hat so eine Karre gekauft, hat den vom Hof des Händlers runtergefahren und hat Clarkson das Ding mit dem Vorschlaghammer klein gehauen. Ja. Sind tolle Ideen. Ja, aber da brauchst du natürlich einen Big Shot im Hintergrund, wie die BBC, die ganze Sache auch bezahlt. Nicht? Die haben sich ja durch den Verkauf von Top Gear in alle möglichen Länder dieser Welt, haben die sich ja quasi ganz und gar finanzieren können. Ja, ja. Also, aber das ist halt ein ganz anderes, wie du sagst, das ist ein ganz anderes Segment von Motorjournalismus. Es ist aber Motorjournalismus und der mag überholt sein in der Form, aber ich bin überzeugt davon. Nö, der ist nicht überholt. In der, ja, ich sag ja, ich bin überzeugt davon, es würde heute auch noch ein großes Publikum haben, in der Art. Naja, hat's ja, also guck, also die machen ja weiter, die machen ja auf Amazon weiter, ja. Amazon Prime kannst du dir angucken, Grand Tour. Mhm. Das funktioniert ja auch ganz gut. Ja. Es ist halt, was bei solchen Formaten wie Top Gear, warum das, wie ich finde, auf Amazon Prime nicht mehr so gut funktioniert ist, weil es kein Bruch mehr mit den Gepflogenheiten des Mediums. Ja, genau. Das funktioniert ja immer total gut. Das war ja auch Harald Schmidt. Harald Schmidt hat super funktioniert, als er auf Sat 1 war. Genau. Weil Harald Schmidt den Gegenentwurf zu Privatfernsehen. So, pass auf. Das sind so. Und jetzt die Frage. Aber trotzdem, also, wie du, diese Art von Motorjournalismus, die, ich glaube, das wird die letzte sein, die es noch gibt, weil da werden die exotischen Sachen, die besonderen Sachen auf eine besondere Weise präsentiert und so. Aber wir reden ja über solche Sachen wie den neuen Golf. Genau, ich meine, und das Informationsbedürfnis, insbesondere in der Zeit der Transformation vom Verbrenner hin zur Elektromaschine, ist ja riesig. Ja, also die Fragen, die ich jeden Tag in Massen kriege, die sind zu großen Teilen fast immer dieselben, aber man sieht, dass da enorme Defizite im Endverbraucherbereich herrschen. Aber sind es immer noch so Fragen, wie soll ich den 1,9 TDI von Volkswagen oder lieber den 2 Liter von Ford? Naja, übertragene Sinne, nicht? Also die sagen ja, muss man denn wirklich so einen großen Akku oder wie funktioniert das mit meiner Wallbox? Und aber das sind dann aber die Frage nach, muss man so einen großen Akku und so, das sind ja eher Fragen, die das Automobil insgesamt betreffen und nicht mehr das einzelne Fahrzeug oder Typen vom einzelnen Hersteller. Okay. Na klar, die wollen dann, muss man wirklich, also ist der nicht genauso gut wie der Tesla oder, ich weiß das jetzt aus dem Kopf auch nicht, aber die Masse, die ist sehr auffällig. Und ich wundere mich immer, wieso gibt's eigentlich im öffentlich-rechtlichen Bereich dann darüber so wenig etwas spezialisiertere Formate? Ja, die gibt's, also ich meine, ich mach's ja Gott sei Dank noch, aber. Ja, aber in welchem Rahmen machst du, also das findet ja nicht wirklich. Da ist ja jetzt nicht die Autoshow mit dem Autopark. Nee, einmal im Monat donnerstags abends 21:15 Uhr oder so. Naja, nee. Weil das willst du ja eigentlich haben. Nee, also, die würde ich jetzt nicht wollen. Naja, also ich würde es sehen wollen, sagen wir mal so. Naja gut, ich meine, also schön. Diese kleinen Auftritte in den Verbrauchersendungen. Ja. Naja, aber mehr gibt's ja nicht. Das ist ja das Erstaunliche. Also es wundert mich, was haben wir für Probleme in Deutschland im Moment? Also mal abgesehen von den krisenhaften Sachen. Ja. Wenn jetzt gerade nicht Corona oder Ukraine wäre, worüber reden wir? Über Klimawandel? Damit sind wir schon halb in der Mobilität und dann gleich danach in der echten Mobilität. Ja, also die Kosten und die Art und Weise und was weiß ich. Das sind fast schon soziale Fragestellungen und die finden in der Diskussion über drohend und warnend erhobene Zeigefinger gar nicht statt. Ja, oder halt irgendwo im Feuilleton, wo wieder irgendjemand meint, eine ganz kecke intellektuelle Volte zu drehen und irgendwelche absurden Dinge zu besprechen, was dann allerdings auch für Max Mütze auch keinen Wert hat, weil Max braucht ein Auto. Da musst du nicht mal ins Feuilleton gehen, da reicht schon ganz normale tagesaktuelle Berichterstattung. Es sind auch Volten drin. Ja, könnte, müsste, sollte, würde. Ja. Der Konjunktiv hat da total Konjunktur. Mal von der anderen Seite betrachtet, was vielleicht jetzt zu weit aus dem Nähkästchen geplaudert ist, auch, aber wie sehen denn eigentlich die Marketingleute in den Automobilfirmen, wie sehen die denn die Autojournalisten? Sind das für die nützlichen Idioten oder sind das? Naja, das mag eine Weile mal so gewesen sein, aber da hat natürlich auch eine Selektion stattgefunden, so in den letzten Jahren. Es gibt also nach meinem Gefühl deutlich weniger Journalisten, die sich konzentriert mit dem Mobilitätsthema beschäftigt. Rotlos geworden, ne? Weil natürlich auch, könnte ich mir vorstellen, du sagst ja auch immer, das Auto ist ein komplett durchstandardisiertes Produkt, das kaufst du dir am besten im Internet beim billigsten, weil alle sind sie gleich. Annähernd, ja. Ja, genau. Das heißt, ich brauche auch überhaupt niemanden mehr, der sich jetzt wie beim Fußball, ja, also ein Freund von mir ist Sportreporter beim Westdeutschen Rundfunk, der betreut einen Verein. Mhm. So, früher hast du wahrscheinlich dann auch Leute gebraucht, die sich mit VW auskannten ja, und du hattest Leute, die sich mit Ford auskennen, aber jetzt brauchst du halt nur jemanden, der sich mit Antriebskonzept A auskennt. Naja, aber eigentlich heute brauchst du jemanden, der sich mit Mobilität im Ganzen auskennt, nicht? Das muss ja so ein ganzheitlicher Betrachtung sein, denn der Normalmensch, der hat ein Budget zur Verfügung im Monat für seine Mobilität und achtet natürlich auf Preiswürdigkeit. Wenn er dafür 400 Euro im Monat übrig hat, dann überlegt er, was kriege ich dafür? Ja. Ja, und da eine Hilfestellung zu geben, es ändert sich ja sehr, sehr viel. Nicht? Diese ganzen Sharing-Konzepte, dann verdienen die eigentlich Geld? Ist das Mobilitätsjournalisten? Nee, die Sharing-Konzepte. Ich bin völlig abgeschweift jetzt, aber wenn ich das so sehe, ich steige hier in Berlin in einen VW ID3, fahre mit dem für 29 Cent pro Minute. Ist das ein Geschäftsmodell? Oder ist das Werbung? Das muss man wirklich ganzheitlich betrachten. Nicht? Zum einen hat der Hersteller einen ziemlich sicheren Absatzkanal. Ja. Der kann also das, was er produziert, zu einer gut definierten Stückzahl der weiß genau, also wenn ich jetzt 3 Monate produziere, davon gehen 80% in den Sharing-Bereich. Ja. So. Dass der Sharing-Bereich aber eine Tochterfirma des Herstellers ist, ist erstmal uninteressant. Nicht? Ja. Also das ist quasi wie so eine Art zusätzlicher Vertriebskanal. Wenn die dann eine Weile im Sharing waren, die Fahrzeuge, also ich denke jetzt an die Autos, dann gehen die ja wieder raus und werden dann als Gebrauchte weitervermarktet. Ja, ja in, weiß ich nicht, Deutsch, auf den deutschen Markt oder andere europäische Märkte. Was überhaupt kein Problem ist, die Märkte im Augenblick und auch vorher schon nehmen das problemlos auf. Ja, und was dann am Ende hängen bleibt, ich meine, die Margen sind ja je nach Segment hoch, kann man sagen, die sind schon hoch, ja. Und wenn dann natürlich die Geschäftspartner dann letzten Endes alle zu einem Konzern gehören, dann kann man das ja irgendwie auch noch gegenrechnen und also ich weiß nicht, ob die da jetzt riesen Geld verdienen, aber unter dem Strich, also zwischen dem Moment, wo das Ding das Band verlässt und dann, wenn es eben irgendwann außerhalb des Konzerns weiterverkauft wird, wird da ein Plus stehen. Bin ich also ein bisschen wie bei den Wohnmobilverleihern, die ja auch zu Beginn der Saison großes Kontingent billig kaufen, eine Saison lang vermieten und am Ende für einen Neupreis quasi verkaufen. Ja, oder 5% machen. Irgendwie oder sowas, genau. Vom Neupreis abziehen. Also das ist jetzt, wir schweifen da so ein bisschen ab. Ja, klar, aber ja, aber so sind wir ja da. Du, aber dazu gibt es sie schon zu lange. Wenn das jetzt ein absolutes Zuschussgeschäft wäre, da hätten die Controller das schon längst abgeschaltet. Stimmt, guter Punkt. Wenn du sagst, es geht also Motorjournalismus ist eigentlich, muss es Mobilitätsjournalismus sein. Eigentlich, auf jeden Fall. Das erfordert dann aber am Ende ja auch eine ganz andere Art von Journalistinnen und Journalisten, weil du brauchst halt nicht mehr unbedingt Ingenieure, du brauchst halt nicht mehr unbedingt Fanboys. Also früher konntest du als Fanboy gut Motorjournalist sein, du konntest als Ingenieur gut Motorjournalist sein. Heute brauchst du dann vielleicht einen ganz anderen, vielleicht einen viel, ich sag mal, wissenschaftlicheren Blick auf das ganze Ding, weil du alle soziologischen, psychologischen und technologischen, politischen, ja, die mit eindenken musst. Und da stoßen wir dann ja sehr schnell an unsere Grenzen. Genau. Also ich kann halt einen ökonomischen Blick und ich kann einen soziologischen Blick oder einen psychologischen deswegen Blick. Deswegen sind wir beide ja auch so erfolgreich im Omnibus. Ne? Genau. Aber das ist halt, wahrscheinlich brauchst du halt was ganz anderes. Du brauchst halt jemanden, ja, wie ich schon sagte, also ein ganzheitlicher Blick auf das Thema Mobilität, weil es halt nicht mehr darum geht, was habe ich für eine Karre vor der Tür stehen, sondern weil es darum geht, wie komme ich möglichst geil von A nach B. Genau, und der sollte jetzt aber auch fast schon nicht nur kommentierend sein, der Blick, ja, sondern natürlich auch ein bisschen richtungsweisend. Ja, das meine ich mit wissenschaftlich, also dass man sagt, so, ja, wir gucken jetzt mal genau hin. Das war ja früher bei den Oldschool-Motorjournalisten auch so, da wurde ja dann auch gesagt, also jetzt das neue Magamix-Motorenkonzept, also da tut sich der Hersteller keinen Gefallen mit, gab's wirklich. Ja. Und du hast vorhin ja gefragt, gab es eine Art von Motorjournalismus, auf die man sich verlassen konnte? Und da muss ich nochmal. Das müsste ich jetzt nochmal neu evaluieren, aber ich weiß es, wieder Springer-Konzern, ich war selber überrascht, die haben damals gesagt, hat die Chefredakteurin bei Autobild gesagt, Jungs, haut richtig drauf, wir müssen den Konzernen auch mal zeigen, dass sie hier nicht weltbeherrschend sind. Also die bauen auch eine Menge Kacke. Und vor allen Dingen, die normalen Bildprodukte, das sind ja auch keine Abo-Zeitungen. Das heißt, die müssen sich mit jeder Ausgabe, egal wie man das jetzt inhaltlich findet und so, die müssen sich halt mit jeder Ausgabe so sehr beweisen, dass die Leute am Kiosk auch die nächste Ausgabe kaufen. Ja, genau. Das heißt, du kannst nicht nachlassen. Du musst auch nah am Kunden. Das war bei Autobild, glaube ich, zu Anfang auch so. Inzwischen ist das ja eine Abonnementzeitung. Ah, okay. Kann man ja machen. Aber seinerzeit haben die ja, 280.000 Stück Auflage gehabt. Also richtig fett. Die war viel größer. Die war nicht so groß wie die ADAC Motorwelt. Die hatten ja. Ja, aber die ist ja, das sind ja, das ist ja. Also so, so, so ein Treppenaufzugswerbeblech. Ja, ja, genau. Ja, vor allen Dingen, ich meine, man ist Mitglied da wegen der gelben Engel. Die tun so, als wären sie ein Verein, machen Lobbyarbeit und das ist die Vereinszeit. Naja, gut, das okay, ist so, also das ist, sagen wir mal so, ja. Wenn es darum, wenn würde man sich die Motorwelt am Kiosk kaufen, wie man sich die Autobild kauft, würde niemand die Motorwelt kaufen, nein, sondern die Autobild. Naja gut, also pass auf, also ich muss da also mal auch für die Kollegen so ein bisschen so ein Stab brechen. Also Autobild, findest du, ich bin zu gnadenlos? Nein, das ist deine Sicht der Dinge. Ich habe da vielleicht eine andere Sicht, nicht? Aber die Autobild seinerzeit war eben auch durch die schiere Masse, die war die Bibel. Ja. Die hat super funktioniert, ich kann mich daran erinnern. Also gerade so, als ich dann so, na, so auf die 18 Jahre zugehen, ich weiß gar nicht, wie lange sie die Autobild gibt, schon ewig gefühlt. Die gibt es so seit, glaube ich, 84 oder so. Es gab halt damals gab's so drei Dinge, die wollte der junge westdeutsche Mann haben. Das war einmal im Jahr den Autokatalog, die Automotorsport und die war aber recht teuer. Die war recht und teuer. Und da war halt die Frage, kaufst du eine Packung Kippen oder kaufst du dir eine Automotor und Sport, also kaufst du eine Packung Kippen und eine Autobild oder kaufst du eine AMS? Ja. Und keine Kippen. Also, und dann hast du eben immer die Autobild und die Kippen genommen. Ich war auch mal bei Autobild, aber nur, weil die eben tatsächlich in meiner Welt stattfand. Ja, während Automotor und Sport, das war ja mehr so ein Hochglanzprospekt. Genau, also, mit hier die schönsten Strecken, die man mit dem neuen VW fahren kann. Und das so. War also die alte Automotor und Sport, die ist ja Motorpresse Stuttgart, nicht? Und die saß eben direkt da beim Daimler und beim Porsche quasi mit auf dem Schreibtisch. Ne? Und also eine Symbiose, kann man schon fast sagen. Wobei die haben natürlich auch ikonische Texte geschrieben. Also ich habe natürlich noch massenhaft alte Automotor und Sport im Archiv und die sind also, ich will jetzt nicht sagen Weltliteratur, aber man liest sie gerne. Ja. Ja? Denke noch an Malte Jürgens, was der früher so geschrieben hat. Nicht? Den Namen sagen mir alle nichts. Naja, die ist ja längst in Rente. Wohnt jetzt übrigens irgendwo hier in der Lausitz, hat sie sich da zurückgezogen. Also weg aus dem Schwäbischen, muss man auch mal. Ja? Aber Malte ist ja so ein Genuss. Kann ich verstehen. Also, ja. Na gut, also jedenfalls war die Autobild seinerzeit, also vom Journalistischen her eigentlich über jeden Zweifel haben. Also die haben da tatsächlich draufgehauen. Und die haben ja auch so, ganz früher gab es ja mal beim ADAC die gelbe Zitrone. Also das ist der Mängelriese. Ja, da wurden immer Autos von Mitgliedern, die ewig kaputt waren. Also da gab es so ein paar Klassiker. Also der Matrasimka Bagheera war es mal. Eine Ford. Bagheera. Boah, ist das lange her. Ja. Boah. Lange. Na gut, und Autobild hat eben dann auch immer so eine Sachen gemacht. Und dann gab es diesen berühmten 100.000-Kilometer-Test. Da wurde also irgendeine Kiste über 100.000 Kilometer gepeitscht. Und danach haben sie das Ding in die letzte Schraube zerlegt, haben das alles auf so ein großes weißes Papier gemacht und fotografiert. Da war jedes Ventil und jede Ventilfeder stand da einzeln und dann wurde auch fotografiert und die Zylinderlaufbahn, und da konnte man dann tatsächlich was draus lesen. Ja, also wie ist das Auto? Wie ist es im Detail? Das ist eigentlich eine Aufforderung, sich nochmal eine Autobild zu kaufen und zu gucken, wie machen die das heute? Ne? Ja, also hat sich natürlich, die Schwerpunkte haben sich verändert, die Mannschaft hat sich auch schon dreimal verändert. Nicht, aber also der Service-Teil, der da, also für Leute, die schon ein Auto haben und auch kein neues kaufen wollen, also was kann ich tun, wenn, ist eine ganze Weile mal sehr zusammengeschnurrt worden oder war faktisch weg. Jetzt ist es wieder ein bisschen stärker, lese ich persönlich super gerne. Nicht, also letzten Endes ist die Autobild-Redaktion die letzte Bastion des Oldschool-Motorjournalismus, kann man glaube ich sagen. Automotor und Sport würde ich da gar nicht mehr nehmen. Gibt's die noch? Die gibt's noch, na klar. Naja, aber die Frage ist ja bezeichnend, ne? Die gibt's noch, natürlich gibt's die noch. Stimmt, die Frage ist bezeichnend. Andreas Kessler, vielen Dank. Bitteschön. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm. Und wer uns da besonders viel Geld einwirft, wird im Abspann von einer angenehmen Frauenstimme erwähnt. Hier die Liste. Sebastian Busse. Ist eine kurze Liste.